Kundgabe 8118, empfangen am 6.3.1962. Dringlichkeit und Begründung der Offenbarungen. Und ihr werdet immer die Liebe eures Vaters erfahren dürfen, denn ich werde euch beistehen in jeder Not. Ich werde eure Gedanken lenken und euch führen auf allen euren Wegen. Denn es ist mein Wille, dass ihr für mich tätig seid, weil ich nur wenige Menschen mit einer Aufgabe betreuen kann, die aber nötig ist für das Seelenheil der Menschen. Ich kann nur wenige Menschen direkt ansprechen und sie in der reinen Wahrheit unterweisen. Diese wenigen aber sollen sich auch mit allen Kräften dafür einsetzen, dass die Wahrheit Verbreitung finde. Sie sollen stets bereit sein, mich anzuhören, weil meine direkte Anrede ein Akt tiefster Liebe zu euch Menschen ist und ihr daraus unermesslichen Segen ziehen könnet. Ihr sollt mich zu euch sprechen lassen, so oft dies nur möglich ist, denn es strömt dann mein Licht und meine Kraft zur Erde. Und dieser Strom wird aufgefangen nicht nur von euch, sondern auch von vielen Wesen des Lichtes und auch von ich-bewussten Wesen, die arm sind an Licht und gierig dieses aufnehmen, weil es ihnen wohltut, weil sie Kraft daraus entnehmen, die sie nötig brauchen. Ich will euch, die ihr mir dienen wollet, nur immer die Dringlichkeit dessen vor Augen stellen, dass mein Wort zur Erde geleitet wird. Ihr sollet nicht glauben, dass ihr eine unnütze Arbeit leistet, weil ihr selbst wenig Erfolg ersehen könnet. Ihr sollt nur immer bereit sein, mir als Gefäß zu dienen, in das ich meinen Geist ergießen kann. Denn euer freier Wille muss ich dafür bereit erklären, weil ich keinen Menschen zwingen kann, mir als Mittler zu dienen, wenn ich die Menschen ansprechen will. Und ich will immer eure Gedanken lenken, dass ihr nun das tut, was meinem Willen entspricht. Durch euch also sollen die Mitmenschen erfahren um ihren Ausgang und um ihr Ziel. Sie sollen wissen, dass sie Geschöpfe sind einer Macht, die sie in Liebe und Weisheit ins Leben rief, auf das sie endlose Beglückung erfahren sollten. Denn ich selbst, euer Gott und Schöpfer, wollte mich in meiner endlosen Liebe verschenken, und ich schuf mir daher Gefäße, in die ich meine Liebe verströmen konnte. Ich schuf mir Wesen, die ich gestaltete, zu meinem Ebenbild, und ihr Menschen sollet es erfahren, dass ihr diese Wesen seid, dass ihr aber nicht so geblieben seid, wie ich euch erschaffen hatte, sondern dass ihr euch im freien Willen selbst ins Gegenteil verkehrtet. Ihr sollet wissen, dass dies eure Ursünde war, dass ihr euch abwandtet von mir und dass ihr dieser Ursünde wegen nun über die Erde geht, dass ihr als Mensch am Ende eures Erdenganges angelangt seid und ihr in dieser kurzen Erdenlebenszeit wieder im freien Willen zu mir zurückkehren sollet, von dem ihr euch einst freiwillig trenntet. Ihr sollet um Ausgang und Ziel wissen, damit ihr euer Erdenleben bewusst lebet. Und ihr müsstet daher auch Kenntnis erlangen von eurem Gott und Schöpfer, weil euch durch euren Sündenfall jegliche Erkenntnis verloren ging. Und diese Kenntnis kann nur ich selbst euch vermitteln, indem ich euch anspreche und weil ihr Menschen zumeist mich nicht zu hören vermögt. Ich mich daher durch einen Menschen äußere, der diese direkte Ansprache im freien Willen zulässt. Daher sollet ihr alle meine Boten anhören, wenn sie euch Aufschluss geben über das, was ihr wissen müsstet, um bewusst euer Erdenleben zu führen in meinem Willen, der euch nun kundgetan wird und immer nur darin besteht, dass ihr Menschen euch wieder in das Gesetz der ewigen Ordnung einfügen müsstet, das ihr einstmals umgestoßen habt, dass ihr in der Liebe leben müsstet, die ihr einstmals zurückwieset und ihr darum zutiefst gefallen seid. Denn die Liebe ist mein Urelement, die auch euch einst ins Leben rief. Die Liebe ist auch eure Ursubstanz, euer eigentliches Wesen, das ihr selbst nur verkehrtet ins Gegenteil und ihr darum auch unselig geworden seid. Das Prinzip göttlicher Ordnung ist Liebe und in dieser Ordnung müsstet ihr alle leben, wollet ihr wieder göttliche Geschöpfe sein und euch mit mir als der ewigen Liebe zusammenschließen. Und das Wissen darum suche ich euch Menschen immer wieder zuzuleiten, durch direkte Ansprache, die darum von höchstem Wert ist und deren Verbreitung mein Wille ist, weil es euch Menschen allen nur zum Segen gereichet, wenn ihr wisset um euren Anfang und um euer Ziel und ihr dieses bewusst anstrebet auf Erden. Amen.